Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Dresden, den 17. Oktober 94. Ich freue mich sehr auf deine Büste und hoffe, dass Dannecker dir noch einen Abguss lassen wird. Der Name des Künstlers ist mir aus irgendeinem Journale schon bekannt gewesen, ehe du von ihm schriebst. In Dresden fehlt uns ein Bildhauer und vielleicht ist er jetzt nicht mehr gern in Stuttgart. Ich hätte wohl Lust, einen Plan auf ihn zu machen, da er ein so unterrichteter und denkender Künstler ist. Durch den Hausmarschall von Rackenitz ließe sich die Sache gut einleiten, wenn Dannecker Lust hätte. Die ausführlichen Nachrichten von deinem Aufenthalt bei Goethe erwarte ich mit Ungeduld. Der mitgeteilte Aufsatz enthält besonders gegen das Ende interessante Winke. Beim Anfang stutzte ich über den Satz, dass ein Tier schön sei, wenn ihm nach Befriedigung der notwendigen Bedürfnisse noch Kraft zu willkürlichen Handlungen übrig bleibe. Hier scheint es viel Ausnahmen zu geben, als das Kamel, der Esel und so weiter. Was er nachher vom Gleichgewicht der Glieder sagt, wodurch Notwendigkeit und Bedürfnis versteckt wurde, ist mir einleuchtender. Überhaupt aber scheint mir die Freiheit eine Eigenschaft, aber kein Kennzeichen des Schönen zu sein. Alles Schöne ist frei, aber nicht alles Freie ist schön. Soll ich Goethens Aufsatz dir wieder schicken oder kann ich ihn behalten? Von deiner Korrespondenz mit ihm erwarte ich viel Gutes, auch freut mich der Eifer, den Goethe auf Ausfeilung seiner Produkte verwendet. In seinen neuesten Arbeiten schien mir eine gewisse Nüchternheit zu herrschen, die wohl nicht immer verdienstlich war. Dass du schon jetzt Manuskript zu den Horen sammelst, überrascht mich. Ich glaubte, zu Ostern sollte erst angefangen werden. Desto besser übrigens. Ich will nun eilen, dir bald etwas zu schicken. Wirst du jetzt noch ein paar Stücke Thalia liefern? Schlegel wird in diesen Tagen einen Aufsatz wieder fertig haben, den er von dir eingerückt wünscht, wenn du ihn brauchen kannst. Bei Humboldt kannst du etwas von seiner Arbeit sehen. Ich lese noch immer viel in den Griechen, den Sophokles habe ich geendigt und bin nun über dem Pindar, der mir anfänglich gar nicht schmecken wollte. Einzelne poetische Stellen fand ich wohl, aber das, was jeder Ode die Einheit gibt, die äußere Veranlassung, hatte für mich etwas Widriges. Die Muse scheint mir immer zur Knechtschaft des Reichtums herabgewürdigt zu werden. Bezahlte Begeisterung hat etwas Empörendes. Nach und nach indessen gewöhne ich mich mehr an die Denkart eines Volks, dessen verfeinerte Sinnlichkeit und Patriotismus sich auch für körperliche Geschicklichkeit und Kraft und für die Idee des Sieges im Angesicht Griechenlands begeistern konnte. Dann war auch begreiflich, dass Dichtkunst und Musik diese Siege feierten. Und in der Art, wie besonders Pindar sie feierte, zeigt sich ein persönlicher Wert des Dichters, an dem auch wir noch Genuss haben. Dein Körner.